Viertens, Weg und Straße. Einen Weg bahnen, eine Straße bauen. Viam munire, viam aprire. Eine befestigte Straße. Via lapidibus strata. Eine Heerstraße. Via militaris. Ein bequemer Weg. Via expedita. Ein Weg, der sich in den Windungen von Tälern hinzieht. Via flexibus valium implicata. Dieser Weg führt nach Hac via iterat. Haec via fert at, haec via ducit at. Versteckte, schmale Wege. Occultis itineribus atque angustis uti. Versteckte, schmale Wege gehen. Occultis itineribus atque angustis uti. Sich auf den Weg machen. In viam sidare. Einem den Weg versperren. Viam intercludere aliqui. Viam obsaipire aliqui. Viam intersaipire aliqui. Vom Wege abweichen. Decedere de via. Declinare de via.